Ja, ich bedanke mich für die Einladung. Der Bundespräsident Köhler hat vor gar nicht langer Zeit dazu aufgerufen, sich inhaltlich mit der NPD auseinanderzusetzen. Wie diese inhaltliche Auseinandersetzung mit der NPD aussieht, soll mein erster Teil sein. Ich will mal ein bisschen vorstellen, wie hierzulande Faschismus kritisiert wird. Das, was das zentrale Argument gegen den Faschismus ist, was jeder auch in der Schule gelernt hat und wahrscheinlich auch innerhalb der Antifa allen geläufig ist. Ich habe es auch in den Texten, von denen er gerade geredet hat, wiedergefunden, heißt, der Faschismus, die Faschisten seien undemokratisch. Im Faschismus gäbe es keine Meinungsfreiheit, keine Pressefreiheit und keine echten Wahlen. Was ist eigentlich für ein Argument? Der Faschismus ist undemokratisch. Was erfahre ich eigentlich über den Faschismus? Kritisches, wenn das Urteil heißt, er sei undemokratisch. Ich erfahre nichts über den Faschismus. Ich erfahre nur über die Abweichung des Faschismus von der Demokratie. Sonst nichts. Im Faschismus heißt das Urteil, gibt es das nicht, was es in der Demokratie gibt. Das Ganze ist also keine kritische Auseinandersetzung. Dieses zentrale Argument, keine kritische Auseinandersetzung mit dem Faschismus, sondern nur die positive Abgrenzung der Demokratie vom Faschismus. Ich soll Demokratie von vornherein als Wert begreifen, als Wertesystem begreifen und den Faschismus als ein System, was aus welchen Gründen auch immer verstößt gegen dieses Wertesystem Demokratie. Man kann es auch gleich fortsetzen und sagen, dann ist Faschismus also irgendetwas Unwertes. Die ganze Sache ist nichts anderes als eine theoretisch mit keinem einzigen Argument über den Faschismus ausgestattete moralische Denunziation des Faschismus und der Faschisten. Das sind damit die Nichtdemokraten, diejenigen, die sich den menschlichen, den Menschheitswerten der Demokratie verweigern, also die Bösen. Nichts anderes als dieses Urteil, diese moralische Denunziation ist zunächst einmal das zentrale kritische Argument, was hierzulande Demokraten gegen Faschisten aufführen. Ich erfahre weder etwas über Faschismus mit diesem Argument. Ich weiß nicht, wie sie es halten dort mit den Wahlen. Ich weiß nicht, wie es mit der Presse organisiert ist. Ich weiß nicht, wie ihre Wirtschaft organisiert ist, was daran zu kritisieren ist. Ich weiß nicht, wie ihre Sozialpolitik aussieht und so weiter und so fort. Nur Faschismus als negative Abweichung von dem, was hier ist, und das soll man von vornherein schon positiv begründen und nicht fragen, wenn Faschismus nicht Demokratie ist, was ist es denn dann? Nein, die Sache ist abgeschlossen, Schluss aus, nicht Demokratie, nicht dieses Wertesystem, was wir hierzulande so schätzen sollen, das ist schon bereits das ganze Urteil. Das hat natürlich Fortsetzung, weil jetzt wird es die moralische Denunziation, das sind die Bösen, noch unterfüttert. Die Unterfütterung besteht darin, dass man den ganzen Faschismus, auch das hat man in Schulen gelernt, ich habe mit einem Kollegen von mir ein ganzes Buch darüber geschrieben, da haben wir Schulmaterialien aus den letzten 30, 40 Jahren untersucht, wie der Faschismus dort behandelt worden ist. Das Buch heißt Alles bewältigt, nichts begriffen. Unser Fazit heißt, glaubt den Schulbüchern kein Wort. Die Unterfütterung der moralischen Denunziation, das sind die Bösen, die sich dem Wertesystem verweigern, reduziert den Faschismus auf Verbrechen. Auf Verbrechen. Und dann ist Faschismus, auch das hat man hierzulande gelernt, dann nichts anderes als Holocaust, Euthanasie und Zweiter Weltkrieg. Vielleicht noch ein bisschen was drumherum. Aber dass Faschismus ein politisches Programm ist, das natürlich eine ganze Nation mit allen Abteilungen der Politik auf faschistische Weise beglückt hat, erfährt man nicht. Die Fortsetzung des Urteils, das sind die Bösen, heißt, deswegen sind sie nichts anderes als Verbrecher so etwas wie Holocaust, Euthanasie und im Alleingang den Zweiten Weltkrieg zu probieren, das würde den Demokraten im Leben nicht einfallen. Es soll wieder die Abweichung des Faschismus von der Demokratie wie ein Lob der Demokratie erscheinen. So etwas machen doch Demokraten nicht. Wenn man sich das mal ein bisschen genauer anhört, muss man sagen, das ist ein merkwürdiges Lob. Die Demokratie lobt sich dafür, dass sie erstmal nicht vorhat, den Holocaust zu veranstalten. Dass sie keine Euthanasie vorhat zu veranstalten. Bei so einem Lob läuft es mir kalt den Rücken runter, wenn die Demokratie sagt, ja, ich könnte mir schon einiges vorstellen, aber so weit wie die Faschisten würden wir Demokraten an der Regierung nie gehen, dann ist das ein Lob, was ich als Rohrkrepierer ziemlich harter Art erweist. Das heißt, die Kritik, die hier vorgetragen wird, die ergänzt die moralische Ausgrenzung eigentlich durch so etwas wie den Aufruf zur Nichtbefassung. Das sind doch Verbrecher. Wozu muss ich mich mit Verbrechern befassen, mich theoretisch mit Verbrechen auseinandersetzen? Das ist eine Frage für Gerichte. Und schon haben wir den ersten Übergang zu der Verbotsdebatte gemacht. Das ist die erste Abteilung der kritischen Befassung mit dem Faschismus, wo der Faschismus eigentlich gar nicht drin vorkommt. Wo er, wie er vorkommt, nur reduziert wird auf Holocaust, Euthanasie und Alleingang im Zweiten Weltkrieg. Den nächsten Übergang in der Kritik, den kann man sich fast selber zusammenbasteln. Die Bösen sind, die Faschisten die Bösen sind, da stellt sich sofort die Frage, ja woran erkennt man denn bitteschön die Bösen? Und schon ist man bei der zweiten Abteilung der kritischen Befassung hierzulande. Hierzulande geht die Auseinandersetzung mit dem Neofaschismus so, übrigens einheitlich, vom deutschen Verfassungsschutz bis hin zu der Linkspartei. Wenn man die ganzen Publikationen sich anschaut, die beginnen immer damit, wie sehen Rechtsextremisten aus? Wie sehen sie aus? Wie kleiden sie sich? Welche Symbole haben sie? Welche Kleidermarken haben sie? Das wahrscheinlich kennen die meisten das auch. Was hat man hinter folgender Zahlensymbolik eigentlich zu verstehen? Es ist ein harter Übergang, der da gemacht wird. Die politische Auseinandersetzung ist abgeschlossen. Das sind die Bösen, die Verbrecher. Und es stellt sich nur die einzige Frage, woran erkennt man diese bösen Verbrecher? Die erkennt man halt an Zahlensymbolen, die erkennt man an Lonsdale-Markenklamotten, die erkennt man an weißen Schnürsenkeln, wohlgemerkt nicht an roten Schnürsenkeln, das sind ja immer die anderen, und so weiter und so fort, und an bestimmter Musik. Wie gesagt, das ist eine Tour der Auseinandersetzung, die inhaltliche Auseinandersetzung mit dem, was gegenwärtig neofaschistisches Programm ist, für vollständig überflüssig erklärt und sagt, das brauchen wir gar nicht. Wir haben sie ja in den Topf der bösen Verbrecher getan, also muss man nichts anderes mehr machen, als nur auf die zeigen, ha, der hat diese Klamotten an, der hat diesen Haarschnitt, der hat dieses Tattoo Handrücken, das ist der Böse. Das ist intendiert, inwieweit dieses Zusammenspiel von der Linkspartei und dem Verfassungsschutzorgan auf einer Absprache beruht oder auf derselben Geistesverfassung, weiß ich nicht, will ich auch gar nicht wissen. Das heißt wenigstens sowas wie, hallo Nachwuchs, das ist doch klar unter uns, mit den Faschisten will man nichts zu tun haben, das sind die Bösen, die Verbrecher. Und wir sagen euch, wie sie aussehen, damit ihr sie auch erkennt und sofort die Finger von ihnen lasst und nicht in ihre Fänge geratet. Das erinnert mich an was. Überlegt mal oder überlegen Sie mal, woher kennt man sowas? Man macht eine Phänomenologie des Bösen. Woran erkennt man den Bösen? Woher kennt man denn das, bitteschön? Hakennase, bestimmter Bart, bestimmter Kopfputz und so weiter und so fort. So haben die Faschisten auch auf die Juden gezeigt. Sagt, hier, das sind die Bösen und jetzt zeigen wir euch mal, woran ihr sie erkennt. Das ist dieselbe Logik. Das müssen sich die Leute mal sagen lassen, die das innerhalb der linken Kreise sowas publizieren, diese absolute Gleichgültigkeit gegenüber der inhaltlichen Auseinandersetzung mit der Programmatik, nichts anderes als die Ergänzung der moralischen Ausgrenzung durch Stigmatisierung, durch Identifizierung. Das sind sie. Finger weg von denen. Wie weit das von irgendeiner Sorte inhaltlicher Auseinandersetzung mit dem, was Faschisten heute sind und wollen, entfernt ist, muss ich nicht nochmal unterstreichen. Leider muss ich sagen, findet sich auch die Abteilung der moralischen Denunziation innerhalb der linken Antifa, innerhalb der kritischen Antifa. Eine der Hauptparolen der Antifa. Ich bitte mal einfach mal nur zu bedenken, was der Inhalt dieser Parole ist. Faschismus heißt, eine der Hauptparolen ist keine Meinung, sondern ein Verbrechen. Ich kenne den Hintergrund dieser Parole. Na klar, es geht immer darum, hat die NPD auch das Recht auf freie Meinung, siehe das, was Herr Robert über den Bürgermeister gesagt hat. Und da sagt die linke Antifa zu, nein, dem gehört die Meinungsfreiheit nicht zugestanden, weil das sind Verbrecher. Das ist eine hübsche Art und Weise, wie hierzulande diejenigen, die sich sonst immer darüber beschweren, dass über ihre Auffassung in den Zeitungen nichts steht, dass ihre Auffassungen unterdrückt werden, dass es tausend Methoden gibt, ihre Auffassungen nicht zur öffentlichen Debatte zu stellen, auf einmal sagen, Meinungsfreiheit für die nicht. Maßen sich an, so über Meinungsfreiheit zu urteilen und schließen an, das gehört sich für Verbrecher nicht. Dasselbe Urteil. Das ist keine Sache der Auseinandersetzung, sondern es ist eine Sache der Gerichte. Damit soll sich die Staatsgewalt befassen. Das ist heutzutage eine der Hauptparolen der Antifas. Finde ich ganz fürchterlich. Brav gelernt allerdings diese Abteilung der Antifas in der Schule, auch in der Fortsetzung dieser Parole. Was und wie muss man mit Faschisten umgehen? Verbrecher muss man jagen, muss man verjagen. Und die Verbotsforderung gibt es ja auch in bestimmten Kreisen der Antifa. Kein Fußbreit den Faschisten. Das ist eine Jagdparole. Das ist eine Jagdparole. Jetzt mal unabhängig davon, ob sie praktiziert und erfolgreich ist. Auch das kennt man. Auch das kennt man aus dem praktischen Umgang von Faschisten mit ihren politischen Gegnern. Die haben sie gejagt. Die haben sie gejagt, die haben sie verjagt, die haben sie verboten. Und was sie mit ihnen noch gemacht haben, weiß man. Die dritte Abteilung der hierzulande gängigen Befassung mit dem Faschismus, mit dem Neofaschismus, heißt, Faschisten, Neofaschisten, das sind doch verwirrte, irregeleitete, dumme, junge Menschen, die zumeist aus asozialem Milieu kommen. Vielen gelten sie, ich zitiere, als braune Pest, rechtes Gesocks, als Abschaum eben. Auch das muss man sich mal klar machen. Was das eigentlich für eine Sorte Kategorisierung, was das für eine Sorte der politischen Auseinandersetzung mit dem politischen Gegner von ganz rechts außen ist. Das ist nichts anderes als die Übernahme des faschistisch-rassistischen Vokabulars. Braunes Gesocks. Das ist schon fast davor, das ist wie Abschaum, rechtes Gesocks, braune Pest, fast der Übergang zu unwertem Leben. Die Konsequenz dieser Ab- und Ausgrenzung ist eindeutig. Wer dumm und irregeleitet ist, dem muss man gar nicht erst zuhören. Mit dessen Parolen muss man sich gar nicht ernsthaft auseinandersetzen. Der ist, weil verwirrt und ewig gestrig heißt realitätsfern, also fast schon sowas wie geistig nicht mehr zurechnungsfähig. Es gibt einen längeren Artikel der Frau des verstorbenen Psychologieprofessors Mitscherlich, wo sie die Faschisten für geistig krank erklärt. Wer den politischen Gegner für geistig krank erklärt, und die Frau Mitscherlich ist ja nicht irgendjemand, für geistig krank erklärt, der sagt, die gehören in psychiatrische Behandlung. Als politische Kraft, die hierzulande was will, was auch immer, ich komme ja darauf noch zu sprechen, ist sie nicht präsent. Das ist die dritte Abteilung. Nochmal das Urteil selber. Dumme, dumm seien sie, verwirrt, dumpf. Was ist eigentlich für ein Befund für sich? Na, das mag schon sein, dass das Fußvolk der NPD, also was da so an Skins und Kameradschaften rumläuft, sich nicht mehrheitlich aus Akademikerkreisen rekrutiert. Das soll aber bei dem Fußvolk anderer Parteien auch sein. So viele Akademiker gibt es nämlich in dieser Gesellschaft gar nicht, obwohl wahrscheinlich hier nur welche sitzen. Das wird schon so sein, dass das Fußvolk der Akademiker das Programm der NPD und die neuesten Varianten nicht auswendig kann und nicht elaboriertes Programm verteidigen kann, an den Mann bringen kann. Das wird schon so sein, aber jetzt bitte mal, welcher normale Wähler einer CDU, CSU, einer SPD oder einer FDP kann denn das? Kann denn das? Was sind denn die geläufigen Urteile, die das Fußvolk der bürgerlich herrschenden Parteien über ihre Parteien im Kopf haben? Merkel ist klasse. Nee, ich finde Steinhäuser, oder wie er heißt, Steinmeier besser. Ah, oh, na der beste Wille, dass der sich zu seinem Schwulen da sein Auto, das finde ich klasse, den wähle ich. Oder die ist besser oder der ist besser für Deutschland. Wer da dumm ist oder welche Sorte Intelligenz verlangt wird hierzulande, um sich als Parteigänger einer bestimmten demokratischen bürgerlichen Partei zu outen, das ist hiermit erledigt. Eine Personenwahl, naja, da muss man nur seine Vorlieben, seine Geschmacksvorlieben für Personen äußern, das Ganze mit einer Spur Nationalismus, wen halte ich für besser für Deutschland zu garnieren und schon ist das Urteil besser. Dagegen sind fast die Sprüche, die noch jeder sogenannte dumme, dumpfe Skin im Kopf hat, der dahin schreit, Deutschland den deutschen Ausländer raus oder Deutschland raus aus der NATO oder kein Krieg im Interesse der US-Weltmacht, oder zertrete die linken Zecken, so, es ist ja fast inhaltlich dagegen. Das ist natürlich brutal, aber das hat doch eine inhaltliche Botschaft und da ist das Programm der NPD in diesen kurzen Parolen und mehr muss man da wirklich nicht wissen, auf seinen Begriff gebaut. Das ist das Credo dieser Partei. Da muss man gar nicht mehr zu wissen, das kann man natürlich auch noch begründen und die Debatten, die innerhalb der NPD laufen, die von ganz normalen Menschen mit Verstand geführt werden, zeigen ja, dass da auch einiges im Gange ist. Also, das Urteil dumpf ist in mehrfacher Hinsicht schlimm. Erstens behauptet es, das sei eine Spezialität des Fußvolks der NPD, wobei genau diese Dummheit und Dumpfheit im Wahlvolk nicht nur gebraucht, sondern herangezüchtet wird. Schaut euch mal die Plakate an. Womit die bürgerlichen Parteien hierzulande werben. Wenn das nicht dumm und dumpf ist, reproduziert durch das Wahlvolk, dann weiß ich nicht. Neuerdings gibt es aber in der kritischen Auseinandersetzung, wobei das Wort kritische Auseinandersetzung wahrscheinlich schon von meinem ersten Argument an in Anführungszeichen gesetzt werden muss, eine neue Variante. Eine neue Variante. Die ist im Prinzip in der Ära Schröder mit seiner Sozialpolitik ins Leben gerufen worden, mit seiner Agenda 2010. Kritische Menschen, auch die Antifa, stehen im Augenblick seit einiger Zeit etwas verblüfft bis fassungslos vor der Tatsache, dass bei allen Demonstrationen, die sie machen, gegen Hartz IV, Abbau des Sozialstaats, gegen den G8-Gipfel, gegen die Volksverarmung durch den Sozialstaat, gegen den Irakkrieg, immer sind die Faschisten da. Immer gibt es zugleich einen Block oder eine entsprechende Demonstration der NPD oder entsprechender Geschichten. Da sind die Antifas und die kritischen Menschen, die ja Gründe haben gegen Hartz IV, gegen Krieg, gegen G8-Gipfel etc. zu demonstrieren, etwas vor den Kopf geschlagen. Was wollen denn die Faschisten hier? Das ist doch unsere Domäne. Das kann doch nicht sein. Das sind doch die Bösen. Das sind doch die Verbrecher. Wieso nehmen die unsere Gegenstände des Protestes auf einmal auf? Kann nicht sein. Der Schluss, den sie ziehen, heißt, das können die unmöglich so meinen. Die müssen Kreide gefressen haben. Die müssen den Leuten was vormachen. Die wollen eigentlich was ganz anderes, als sie in ihren kritischen, zum Teil richtig antikapitalistischen Parolen, die man neuerdings gerade auch von der autonomen nationalen Szene hört, die können das unmöglich so meinen. Die wollen bloß die Jugend verwirren. Die wollen die Jugend, die wir agitieren gegen die herrschende Regierung, wollen sie abgreifen, indem sie opportunistisch unsere Parolen klauen. Das ist mit dem Urteil Kreide gefressen. Das ist eine Form der Auseinandersetzung, die für die Ohnmacht und für die Ahnungslosigkeit steht, mit der sich die Linke, gerade auch die Antifas, heute den Faschisten gegenüber nähern. Die können sich nicht vorstellen, dass es vom faschistischen Ausgangspunkt eine Kritik am Sozialstaat, am Abbau des Sozialstaats gibt. Die können sich nicht vorstellen, dass es vom faschistischen Ausgangspunkt eine Kritik am Irakkrieg gibt. Die können sich nicht vorstellen, dass es vom faschistischen Ausgangspunkt eine Kritik an Volksverarmung und sowas gibt. Können sich nicht vorstellen. Ja? Ja. Ich habe das Material alles hier. Ja. Da können wir im Detail drüber reden. Ich halte das. Ich komme auf die Sachen gleich noch zu sprechen. Wer das so kritisiert, wie es sich gehört, wer in diesen Parolen den Faschismus entdeckt, der soll sich nicht über mich beschweren, sondern der soll mich in den Arm nehmen und sagen, hallo, wir sehen das genauso. Ist doch klasse. Ich habe aber meine Bedenken. Weil die meisten Publikationen, die sich aus ausführlicher Auseinandersetzung und nicht das kreidegefressen Argument haben, gehen auch ein bisschen an der Sache vorbei. Wenn ich es durchführe, können Sie oder kannst du ja nachher nochmal intervenieren, dass die Position ist, die du meinst, oder die Sie meinen. Auf jeden Fall, mit diesem ersten Zugang, kreidegefressen, das kann von Faschisten nicht kommen, die Kritik am Abbau des Sozialstaats, am Krieg, an der Volksverarmung und so weiter. Da rächt sich dieser Kritikverzicht, den ich in den ersten Abteilungen vorgestellt habe, da rächt sich, dass Kritik gleichgesetzt wird mit moralisch rassistischer Ausgrenzung und Stigmatisierung. Übrigens, wer den Faschismus an der faschistischen Tour des Protestes gegen Volksverarmung und Abbau des Sozialstaats nicht erkennt, bei dem habe ich meine Zweifel, ob er überhaupt begriffen hat, was hierzulande läuft. Ich habe meine Zweifel daran, dass ihre eigene Kritik gescheit begründet ist, gescheit den Nachweis führt, wie diese Sorte neuer Politik nach innen und außen mit dem Kapitalismus zusammenhängt. Wer das dem Faschisten nicht zutraut, bei dem habe ich mit der Begründung seiner eigenen Parole so meine Schwierigkeiten. Es ist natürlich als Vorwurf oder als Einsortierung, die haben Kreide gefressen, absoluter Blödsinn. Absoluter Blödsinn. Das, auf sowas kommt nicht mal ein für dumm gehaltener Neonazi. Mit dem Gegenteil, mit dem angenommenen Gegenteil seiner eigenen Programmatik zu werben, junge Leute einzufangen, sie in die Partei zu holen und zu sagen, wir wollen aber das Gegenteil. Da muss man sich wirklich mal fragen, wie viele Minuten die noch dann in der Partei bleiben. Das ist doch als Werbestrategie alles andere als produktiv, das ist kontraproduktiv. Das ist im Prinzip die durchgesetzte öffentliche Sorte der Kritik am Neofaschismus. Sowas lernt man in der Schule, sowas wird von den öffentlichen Organen vorgeführt und das grenzt eigentlich mehr an Kritikverbot, denn an irgendeine Form der Befassung, kritischen Befassung mit faschistischer Programmatik selber. Es ist allerdings, meine ich, alles kein Wunder, dass das nicht passiert. Dass diese Auseinandersetzung mit dem Faschismus nicht passiert. Denn wenn wir einmal nur annehmen, das ist jetzt meine These für meinen zweiten Teil, wenn wir einmal annehmen würden, Demokraten würden den Faschismus tatsächlich kritisieren, sich ihn vornehmen, seine Programmatik, das, was er als 33 bis 40 des deutschen Nationalsozialismus war und was er heute als Neonazismus will, sich vornehmen würde, dann würden sie, heißt meine These, erst einmal darauf stoßen, dass sie ungeheuer viel Gemeinsamkeiten mit der faschistischen Programmatik und faschistischen Politik haben. Ungeheuer viel Gemeinsamkeiten. Als da wären. Beide. Die faschistische Sorte Politik zu machen und die demokratische bekennen sich zur Konstitution des bürgerlichen Nationalstaats. Also mit Herrschaft über Land und Leute. Das ist ein Herrschaftsprogramm in beiden Abteilungen. Dieses Herrschaftsprogramm, auch da sind beide total einig, muss ausgestaltet werden als staatliches Gewaltmonopol. Als unwidersprechliche Form der Herrschaft. Staatliches Gewaltmonopol ist ja keine bösartige Erfindung von mir, sondern Sie reden die selber drüber. Drittens, dieses Gewaltmonopol nach innen wird immer flankiert mit der Aufrüstung nach außen. Auch da sind sich beide einig, das muss sein. Und in der Regel haben beide auch dasselbe bescheuerte Argument dafür, dass sie immer nur natürlich ihre Anliegen verteidigen. Ganz wichtig der vierte Punkt. Sie haben beide dieselbe Sorte Ökonomie als Grundlage. Dieselbe Sorte Ökonomie. Der Faschismus, wie die bürgerlich-demokratische Form von Herrschaft, basiert auf der kapitalistischen Produktionsweise. Mit Privateigentum, mit dem Gewinnprinzip und so weiter und so fort. Auch die fünfte Abteilung, die ich benenne, da muss man aufpassen, aber das halte ich erstmal so, trifft beide gleichermaßen. Beide sagen, wir regeln unsere Ordnung über das Rechtsstaatsprinzip. Da herrscht nicht Willkür, sondern alles, was wir dem Volk verordnen, was es machen muss, das beschließen wir vorher für uns selbst als Gesetz. Und wenn irgendein Gesetz nicht mehr reicht für das, was wir als Interessen mit unserem Volk vorhaben, dann machen wir halt ein neues, dann wird es schon klappen. Darin waren sich die Faschisten, darin gab es zwischen den Faschisten und den Demokraten überhaupt keinen Unterschied, dass die zum Teil andere Gesetze gemacht haben, stimmt natürlich, aber die rechtsstaatliche Form der Durchsetzung der Herrschaft gegen das Volk, da waren sie sich und sind sie sich absolut einig. Schließlich haben beide ein vehementes Interesse an einem Staatsvolk, das möglichst geschlossen hinter der nationalen Führung steht. Beide predigen ihrem Volk die nationale Identität als Deutsche und sind beide ganz froh, wenn sich große Teile des Volkes mit diesem Urteil, ja, wir sind stolz, Deutsche zu sein, nicht nur theoretisch, sondern auch praktisch hinter sich stellen. Ausländerfeindschaft kennt der Faschismus natürlich genauso wie die Demokratie. Wie die demokratische Ausländerfeindschaft aussieht, da hat er in seinem Vorspann einiges zu gesagt. Und auch der hauptpolitische Gegner, der erste politische Gegner, den haben sich beide gleichermaßen in Gestalt des Kommunismus auserkoren. Die außenpolitische Staatsräson oder die Feindschaftserklärung gilt und galt immer dem Kommunismus. Damals hieß es Bolschewismus, aber wir sind, oder ich bin groß geworden, die meisten von euch, von Ihnen sicherlich auch noch, mit dem Urteil, Kommunismus ist menschenverachtend und fast so schlimm wie der Faschismus, deswegen hat die bürgerliche Politologie auch gleich einen theoretischen Bogen zwischen Faschismus und Kommunismus gemacht und gesagt, beides sind totalitäre Systeme. Also, eine vernünftig durchgeführte Befassung, kritische Befassung mit dem Faschismus durch demokratische Kräfte, müsste Demokraten zu dem Urteil führen, holla, in großen Teilen, und zwar durchaus substanziellen Teilen der Organisation von Herrschaft, gibt es ja gar keine Unterschiede zwischen uns. In der Art und Weise, wie alle diese Abteilungen jeweils durchgeführt werden, da gibt es schon Differenzen, auf die komme ich auch gleich zu sprechen. Halten wir fest, in der Tat, die Behauptung, mit der wir groß geworden sind, und die sicherlich in vielen Köpfen immer noch, auch vielleicht auch hier im Saal noch drin ist. Es gibt keinen größeren politischen Gegensatz als den zwischen Faschismus und Demokratie, ist eine schlimme, verhängnisvolle Nachkriegslüge. Die Behauptung, der Faschismus sei das, die Demokratie sei das Bollwerk gegen den Faschismus. Wenn wir ordentliche Demokratie machen, ist das die Garantie dafür, dass nie wieder der Schoß fruchtbar wird, aus dem der Faschismus kroch. Pustekuchen. Pustekuchen. Wie jetzt zu beobachten, bringt die demokratische Variante herrschaftlicher Herrschaft neu aus sich heraus Rechtsextremismus, Neofaschismus hervor. Das sind nicht mehr die ewig gestrigen, die sind ja alle tot. Die gibt es ja nicht mehr. Und es sind auch nicht nur einfach nur Kinder und Kindeskinder der tatsächlich in der Wolle gewirkten Faschisten von einst. Nein, das sind neue Produkte, die sind neu, die haben in der Demokratie den Übergang zum Faschismus gemacht. Der Schoß, der fruchtbare Schoß, ist die Demokratie selber, behaupte ich. Und das will ich mal ein bisschen genauer ausführen. Meine Behauptung heißt, Faschisten, das trifft übrigens für alte, wie für neue Faschisten zu, sind weder das Produkt von Traditionen, die sich irgendwie gehalten haben, noch das Resultat spontaner individueller Einfälle. Faschisten, die Deutschen nach Weimar, wer will, mag immer sagen, das sind die Nationalsozialisten, und die Faschisten der jetzigen Republik, ebenso wie die französischen, italienischen, dänischen, rumänischen und sonst die Faschisten, es gibt ja in jedem europäischen Land die faschistische Abteilung, sind enttäuschte Nationalisten. Von ihrer Demokratie enttäuschte Nationalisten. Das heißt, von der Politik jener Staatsführung, unter der sie leben und groß geworden sind, enttäuschte Nationalisten. Das heißt, man muss festhalten, Faschisten, Neofaschisten, neue rekrutieren sich, hierzulande, aber auch in allen anderen europäischen Staaten, aus Anhängern, wer will, kann gleich dazu sagen, ehemaligen Anhängern, demokratisch-kapitalistischer Herrschaft, besitzen die Staatsbürgerschaft des demokratischen Nationalstaats, sind stolz auf diese, warum auch immer, und teilen zunächst einmal die zentralen, die grundlegenden Ziele demokratisch-kapitalistischer Herrschaft. Sie sind die Neofaschisten, wie Brandt, Kohl, Schröder, Merkel, Lafontaine und Fischer. Erstens, das mache ich drei Abteilungen mal durch. Erstens, für Sicherung und Ausdehnung nationalstaatlicher Macht nach innen und gegen Konkurrenz nach außen. Bei Merkel heißt das, wir haben Verantwortung in der Welt. Das ist die ideologische Sprachregelung für dieses Interesse. Sie sind zweitens Anhänger von ökonomischem Wachstum auf kapitalistischer Grundlage. Einem ökonomischen Wachstum, von dem jeder hierzulande weiß, dass er mit Notwendigkeit immer nur einer kleinen Abteilung dieser Gesellschaft zugute kommt und einer großen Abteilung dieser Gesellschaft nicht. Sogar umgekehrt, die Armut großer Teile der Leute ist die notwendige Voraussetzung für die Produktion des Wachstums auf kapitalistischer Grundlage. Und drittens legen beide, Demokraten wie Faschisten, schwer Wert, ich habe es eben schon angedeutet, auf die Einheit des nationalen Volkes. Denn dieses Volk mit seiner Einheit gilt beiden Formen der bürgerlichen Herrschaft als so etwas wie die Einzusetzende, möglichst auch noch selbstbewusst, also mit Zustimmung des Volkes, einzusetzende Produktivkraft im weltweiten Ringen des Nationalstaats um Stärkung der staatlichen Souveränität, Sicherung der ökonomischen Grundlagen, Mehrung des Reichtums durch Zugriff auf fremde Reichtümer und so weiter und so fort. Das heißt, Neofaschisten beginnen ihre politische Karriere allemal als gute, brave, demokratische Nationalisten. Beginnend ist, wie der demokratische Staat sich sein Volk wünscht, bestehend aus Leuten, die sagen, das ist gut, was hier in Deutschland passiert, deswegen bin ich stolz auf Deutschland. Das ist der Ausgangspunkt. Wie wird jetzt daraus der enttäuschte Nationalist und wie wird aus dem der Faschist? Aus der prinzipiellen Zustimmung wird bei solchen Nationalisten in der Demokratie Enttäuschung, wenn bzw. weil sie der Auffassung sind, dass die jeweils herrschende demokratische Politikerriege, übrigens quer durch alle Parteien der Nation, in der Art und Weise, wie sie diese drei grundlegenden Ziele verfolgt, diese verrät. Nicht das Urteil. Die Art und Weise, wie die Demokraten diese drei Abteilungen, Volkseinheit, ökonomisches Wachstum und Sicherung der Mehrung der Souveränität nach innen und außen, heißt das faschistische Urteil, da verrät der demokratische Nationalstaat die Nation. Wieso? Wieso? Was ist das Material dieser Verratsdiagnose? Was ist der Grund für Ihre Kritik, Ihre Enttäuschung, dass der demokratische Staat nicht so funktioniert, wie Sie es vorstellen wollen? Die Verratsdiagnose macht sich an folgenden Punkten fest. Die Faschisten entdecken zunächst mal, das ist ja bekannt, volksfremde Elemente im Staatsvolk, volksfremde Elemente, die die Volkseinheit untergraben und damit die Produktivkraft nationales Staatsvolk schwächen. Darunter fielen eins im deutschen Nationalsozialismus Bolschewisten und Juden, das ja zusammengefasst im verjudeten Bolschewismus, der sich, obwohl meistens rekrutiert aus deutschen Staatsbürgern, wie das Urteil hieß, diese Staatsbürgerschaft nur erschlichen hat, eigentlich der Rasse und dem politischen Anspruch und der politischen Zielsetzung nach undeutsch waren. Heute fallen darunter eben vor allen Dingen die Ausländer. Das ist der erste Punkt. Sie beanstanden, dass der Staat mit diesen Volksfeinden nicht radikal umgeht. Also alle Ausländer raus, weil die sind eine Form der Zersetzung des deutschen Staatsvolks. Und die Zersetzung des deutschen Staatsvolks ist das Schlimmste, was Deutschland passieren kann. Die zweite Abteilung, die Sie kritisieren, aus der sich die Enttäuschung über die hiesige demokratische Führung speist, ist, die beanstanden, dass sich Lande der Staat dem Kapital unterwirft. Einer Größe, einer ökonomischen Größe, von der jedermann weiß, das Kapital heutzutage kalkuliert nicht national. Die transferieren ihr Kapital schon mal ins Ausland, je nachdem, wo sie am meisten Gewinn machen können. Sie entdecken also in der Art und Weise, wie Staat Wachstum fördert, die Unterwerfung der Staatsräson unter nicht nationale Interessen, unter Vaterlandsverräter, unter Kapitalisten, die überall dort ihre Heimat haben, wo sie am billigsten an Arbeit rankommen oder an anderes rankommen. Das ist der zweite Punkt, wo sie Verrat schreien. Und der dritte Punkt, und das halten Sie für eine besonders widerliche Form des Vaterlandsverrates, entdecken Sie dort, wo Ihre nationale Heimat Bündnisse mit anderen Nationalstaaten eingeht. Bündnisse mit Konkurrenten um dasselbe, vielleicht sogar Bündnisse mit ehemaligen Feinden oder potenziellen zukünftigen Feinden. Und das heißt für den Faschisten immer, jedes Bündnis, was ich mit einem anderen Staat oder mit einer anderen Staatengruppe eingehe, also NATO, EU und so weiter, ist ein Abstrich von nationaler Souveränität, ist ein Abstrich davon, in eigener Machtvollkommenheit nur nationale Interesse zu verfolgen, ohne dass ich das in irgendeiner Weise relativieren muss an fremder Politik. Das sind die drei Materialien der faschistischen Verratsdiagnose. Die trifft allerdings die Sache, die sich hierzulande im demokratischen Kapitalismus abspielt, immer nur halb. Von wegen, das ist der erste Schritt zum Untergang der Republik. Von wegen, hier wird das nationale Anliegen verraten. Ich führe es mal eben durch. Warum das die Sache nicht trifft? Erstens, Ausländerfrage. Das Material, was vorhin vorgetragen worden wird, Festung Europa, zeigt, dass in Sachen Abwendung von Ausländergefahren überhaupt kein Auge trocken bleibt. Die Leichen, die nicht nur im Mittelmeer, sondern auch an den osteuropäischen Grenzen anfallen, sprechen beredtes Zeugnis. Da gibt es überhaupt keine Differenz. Da sorgt Deutschland, da sorgt Europa schon dafür, dass alle diejenigen, die nicht hierher gehören, arme Ausländer, hier nichts zu suchen haben. Aber der demokratische Staat kennt halt Ausnahmen davon. Der kennt halt Ausnahmen davon. Der weiß, und das ist das, was die Faschisten auf die Palme bringt, dass Gastarbeiter, wie sie früher mal hießen, Menschen, die hierzulande ein Kleingewerbe aufgebaut haben, was zum Beispiel beiträgt, die ihre Steuern brav zahlen, oder solche, die über die Green Card hier als Informatikspezialisten bei großen Multis Dienste leisten, dass die durchaus, und sei es auch nur vorübergehend, willkommen sind, weil aus denen so etwas wie ein nationaler Nutzen folgt. Da sind die Demokraten bereit, Abstriche von ihrer Volksidentitäts-, Volkseinheitsideologie zu machen und sagen, naja, da machen wir Ausnahmen, wenn sie hier der Nation nützen, dann dürfen sie hier bleiben. Wenn sie nicht nützen, wollen sie nicht reinlassen oder müssen sie raus. Der Faschist sagt dagegen, der Ausländer ist per se der Störenfried, der das Volk zersetzt. Auch in Sachen, schenkt mir ein bisschen was, ich gehe mal gleich zu dem dritten Punkt, die Sache mit den Bündnissen. Wo ich gesagt habe, da sehen die Faschisten besonders groß, Parole raus aus der NATO, raus aus der EU, kochen sie ein bisschen nach. In der Tat, das stimmt, was die Faschisten sagen. Dass jedes Bündnis, was ich mit einem anderen Staat oder einer anderen Staatengruppe eingehe, immer bedeutet, ich muss ein Stück meiner nationalen Souveränität relativieren. Ich kann nicht allein bestimmen, sondern ich muss mich absprechen mit dem anderen. Über die Frage der Grenzregelung, über die Frage der Märkte, über die Frage der Sicherheitspolitik und so weiter und so fort. Die Kalkulation, die hinter dieser Relativierung nationaler Souveränität steht, die ist aber eindeutig. Hierzulande ist Deutschland Mitglied der EU, Mitglied der NATO, aus sehr freien Stücken, es war sogar Promoter der EU. Aus dem einfachen Grund, ich fange erstmal mit der NATO an. Sie wissen, die NATO ist die weltbeherrschende Militärmacht unter Führung der USA, unter Führung der Weltmacht Nummer 1. Diese Supermacht ist es, die die Welt ordnet, die auf der Welt sagt, wo es lang geht. Und wer in der NATO mit dabei ist, der rechnet sich aus, auf der Seite dieser Weltordner mitzustehen und da seine Interessen mit unterbringen zu können. Und nicht auf der Seite der Staaten, der kleineren Staaten, die Objekt des Weltordens durch die NATO werden. Die Kalkulation heißt also, die Preisgabe von ein bisschen nationaler Souveränität lohnt sich für uns. Der Zugewinn an nationaler Souveränität, der Zugewinn an Möglichkeiten, über andere Staaten mitzubestimmen, dort Reichtum abzukassieren, abzuholen, der steht in keinem Verhältnis, der es wiegt den Verlust von Teilen nationaler Souveränität allemal auf. Jetzt haben wir eigentlich den Übergang um den Begriff der Differenz zwischen Faschisten und Demokraten uns klar zu machen. Diese Sorte Verratsdiagnose und was daran stimmt und was daran nicht stimmt, lässt nun den einen Schluss zu. Die enttäuschten Nationalisten sind nichts anderes als, ich sage, wird es ein bisschen theoretisch, aber es stimmt schon, radikale Idealisten demokratischer Prinzipien. Radikale Idealisten demokratischer Prinzipien. Ausländer haben hier nichts im Volk zu suchen. Absolut soll das gelten, ohne Ausnahme. Bündnispolitik ist immer ein Fehler. Kalkulationen lassen wir nicht zu. Radikaler Idealismus der nationalen Souveränität. Und auch nationaler und auch idealer, auch radikaler Idealist in Sachen des Verhältnisses von Kapital und Staat. Das Kapital hat nationalen Zwecken zu dienen. So ist es willkommen mit all den Gesetzmäßigkeiten kapitalistischer Produktion und Ausbeutung, die gelten. Aber nicht als Form der Unterwerfung des Staates unter das Wachstumsinteresse der kapitalistischen Produktionsbetriebe. So, jetzt komme ich nochmal auf das, was die Kollegin eben in dem Zwischenruf angedeutet hat. Wie passen eigentlich diese unbedingten, absoluten Idealismen, die gegen das, was demokratischer Realismus ist, die kalkulieren mit Kräfteverhältnissen, die kalkulieren mit Machtverhältnissen und sagen, so wie wir uns eingerichtet haben, können wir unseren Erfolg am besten nach Hause fahren. Wie passen eigentlich diese unbedingten, diese absoluten Idealismen des Faschismus zu den vorhin genannten Parolen? Also, Volksverarmung. Sozialstaatsabbau sei Volksverarmung. Wir machen bei dem Krieg, gegen den Krieg der USA in Irak, haben sie protestiert. Oder, was hatte ich noch, G8 und so weiter. Wie passt es dazu? Also all jene Parolen, wo sie sich kritisch protestierend in Seite der Linken finden. Was passt Faschisten an der Verarmung von großen Volksteilen? Das ist jetzt, da müssen wir dann gucken, ob wir da auf demselben Dampfer sind. Was passt denen nicht? Was ich jetzt kurz andeuten werde, ist die Einlösung des faschistischen Gehalts dieser scheinbar kritischen, zum Teil richtig fast antikapitalistisch daherkommenden Parolen. Gegen Volksverarmung. Na klasse. Was man gleich mal außen vor lassen kann, ist, sie haben es nicht mit den armen Leuten. Sie wollen nicht, dass es den armen Leuten besser geht. Das ist nicht der Witz an der faschistischen Kritik der Volksverarmung. Die faschistische Kritik an der Volksverarmung heißt, wenn die Leute zu arm werden, dann werden sie aufsässig. Das ist die eine Abteilung. Dann werden sie aufsässig. Und wenn sie aufsässig werden, dann werden sie ein gefundenes Fressen für Linke, für Sozialisten, vielleicht sogar für Kommunisten. Was ist dann mit unserer Volkseinheit los? Das ist der erste Punkt, an dem sich Faschisten an der zunehmenden Verarmung von Teilen des Volkes stören. Das kann die Volkseinheit durcheinander bringen. Das ist die faschistische Kritik daran. Vernünftige Kritik an Volksverarmung macht halt an Armut weiter. Den Leuten geht schlecht. Verdammt nochmal, das muss aufhören. Faschisten denken da gar nicht dran. Der zweite Punkt ist Kritik an Volksverarmung. Wenn die Volksverarmung als Arbeitslosigkeit daherkommt, sagen die Faschisten auch nicht Skandal, Skandal, die Leute haben keine Arbeit und das heißt im Kapitalismus nicht etwa Hurra, ich muss nichts mehr tun, sondern es heißt in der Demokratie, im Kapitalismus, ich habe kein Einkommen mehr. Das ist aber auch nicht der Punkt, der die Faschisten an der Arbeitslosigkeit stört. Dass Menschen, inzwischen sind es glaube ich schon wieder offiziell gezählte 4 Millionen, ohne festes Einkommen. Mal abgesehen von denjenigen, die mit fester Arbeit sowieso fast noch unter Hartz IV liegen, von denen mal ganz abgesehen. An den 4 und noch mehr Millionen Arbeitslosen stört die Faschisten die vergeudete Ressource Arbeit, die im deutschen Volke existiert. Das ist die Kritik. Es ist ein ungeheurer Skandal, dass das Kapital hierzulande einfach Arbeitskraft brach liegt. Arbeitskraft brach liegt, die doch für nationale Anliegen verwendet werden kann. Das ist der Übergang, den der Faschismus übrigens gemacht hat zum Arbeitsdienst. Der Arbeitsdienst der Faschisten war, wir nutzen die Ressource Volksarbeit für unsere nationalen Zwecke und die Menschen, die im Arbeitsdienst in die Pflicht genommen wurden, wollen froh darüber sein, dass sie Dienst an ihrer Heimat leisten können und leider muss man sagen, viele von denen waren es auch. Was ist die Kritik am Irakkrieg? Welche Kritik hat die NPD am Irakkrieg gehabt? Die hat keine Kritik am Krieg gehabt. Wer sonst wäre davor? Also, dass da Staaten übereinander herfallen, dass da massenhaft Menschen sterben, Reichtum zerstört wird, vernichtet wird, ist nicht der Gegenstand der Kritik. Das wäre meine Kritik. Das wäre meine Kritik. Die Kritik der Faschisten am Krieg heißt, wir müssen aufpassen, deswegen waren sie auch schwer begeistert über Schröders Absage in Sachen Teilnahme am Irakkrieg, dass wir nicht in Kriege reingezogen werden, die uns nicht nützen. Die uns nicht nützen. Gegenwärtig schreit die NPD wieder raus aus Afghanistan, habe ich neulich gelesen. Warum? Warum? Wie die Linke auch, raus aus Afghanistan. Das Argument heißt, da haben wir nichts verloren, weil da können wir nichts holen. Da kommt bei uns nichts rüber. Da tanzen wir nur nach der Pfeife der Supermacht Amerika. Die nimmt uns in die Pflicht und was bleibt für Deutschland über? Nichts. Dass das nicht stimmt, habe ich vorhin in der Bündnispolitik gesagt. Noch ganz kurz die Abteilung Antikapitalismus. Die autonomen nationalen Sozialisten, ich weiß nicht, wer von denen schon gehört hat, sind da inzwischen die radikalsten, mit Spruchbändern, die einfach heißen, weg mit dem Kapitalismus. Einfach nur so. Was ist denn das? Was ist denn der faschistische Gehalt des Antikapitalismus? Die haben weder was gegen das Privateigentum, diese Grundkategorie der kapitalistischen Produktionsweise. Die haben nichts gegen Geldwirtschaft. Die Sorte, dass die Menschen sich ständig krummlegen müssen, um an ein bisschen Geld ranzukommen, weil ohne das Geld kommen sie wieder nicht ran. Sie haben nichts gegen Gewinne der Kapitalisten. Und sie haben auch nichts gegen Ausbeutung. Also gegen die Sorte Benutzung von Arbeitskraft für relativ geringes Einkommen. Was stört sie denn dann am Kapitalismus? Dass all das, was ich gerade eben aufgezählt habe, für die Faschisten rücksichtslos gegenüber nationalen Interessen, die sie verfolgen, die sie hochhalten, passiert. Gewinne werden gescheffelt rücksichtslos gegenüber den Leuten, die doch Arbeit brauchen, die doch arbeiten wollen müssen für Deutschland. Die Ausbeutung, ja bitteschön, die muss schon sein, Sie nennen es da nicht Ausbeutung, aber dass die immer so viel Arbeitslose produzieren und so viel Armut produzieren, das darf nicht sein. Drittens, Gewinne dürfen Kapitalisten, aber bitteschön doch in relativ verträglichem Umfang, nicht auf Kosten von anderen und schon gar nicht so, dass das nationale Kapital ins Ausland abwandert. Und der letzte Punkt, das kennt man ein bisschen, die Kritik am Kapitalismus, die inzwischen auch hierzulande fast wieder offizielle Form der theoretischen Befassung mit der gegenwärtigen Wirtschafts- und Finanzkrise ist. Sie erklären große Teile des Finanzkapitals, also des Bankkapitals, für das böse raffende Kapital, zu bösem raffenden Kapital, dem sie das gute, schaffende Kapital gegenüberstellen. Wie argumentieren sie? Sie argumentieren, das Finanzkapital gibt Kredit an die produktiven Unternehmen und beuten damit diese Unternehmen auch, denn die müssen den Kredit zurückzahlen und zwar mit Zins. Sie entdecken ein Ausbeutungsverhältnis zwischen Finanzkapital und der ganz normalen kapitalistischen produktiven Abteilung der Industrie, an der sie festhalten, das ist ja die Abteilung, in der wirklich was geschaffen wird. Das Urteil ist von hinten bis vorne falsch. Nur ganz kurz dazu, warum das so falsch ist. Erstens, zwischen einem VW-Betrieb, einem Siemens-Betrieb oder einem SAP und einer Commerzbank, einer Dresdner Bank oder sonst was, besteht erstmal in einer Hinsicht überhaupt kein Unterschied. Beiden Abteilungen geht es um nichts anderes als um Gewinn. Das ist das Ziel beider Abteilungen, beider Sphären des Kapitalismus. Wie sie den Gewinn jeweils sich erwirtschaften. Das geschieht unterschiedlich. Die einen, indem sie Lohnarbeiter ausbeuten, und die anderen, indem sie Kredite und noch ein bisschen mehr vergeben. Ja, das sind die unterschiedlichen Formen. Dass daraus aber ein Ausbeutungsverhältnis, wo das Finanzkapital das Böse und das Industriekapital das Gute ist, wird, ist abenteuerlich. Dazu muss man schon die Kategorie des Schaffens einführen. Als ob es in den produktiven Betrieben wie VW, wie Porsche, wie Siemens, wie sonst was, AEG, wenn es das noch gibt, an nichts anderem Interesse hätten, als Gebrauchswerte fürs Volk herzustellen. Waschmaschinen und Autos und so weiter. Da muss man einfach mal kurz durchstreichen, dass all das, was die da schaffen, die nützlichen Gebrauchsgegenstände, für diese kapitalistischen Betriebe nichts anderes sind als Mittelmaterial, um den Leuten das Geld aus der Tasche zu ziehen. Und zwar so viel, dass es sich für sie tatsächlich als Gewinn niederschlägt. Das obendrein, was die Sache noch heutzutage besonders abenteuerlich macht, ist, dass alle Großbetriebe, vielleicht das nochmal ein bisschen neuere Erkenntnisse aus dem Bereich der Ökonomie, alle Großbetriebe hierzulande Aktiengesellschaften sind. Das heißt Abteilungen des Finanzkapitals. Die basieren auf Kredit der kleinen Leute, der großen Banken und so weiter. Die haben also selbst als diese Abteilung des schaffenden Kapitals inzwischen gar keinen anderen Zweck mehr, als den Gewinn in der Form zu erwirtschaften, dass sie ihren eigenen Einlegern dann Zinsen in Form von Dividenden und so weiter zahlen können. Also, das ist eine Sortierung, die theoretisch daneben liegt. Heutzutage wird sie leider auch in linken Kreisen als die vernünftige Sortierung betrieben, der vielleicht dem einen oder anderen bekannte Jürgen Elsässer, ehemals Konkretschreiber, der hat sich inzwischen etwas gewandelt und der hat aufgerufen zu einer Volksfront gegen das amerikanische Finanzkapital. Hierzulande sollen sich die deutschen Betriebe, das deutsche schaffende Kapital und auch das deutsche Finanzkapital zusammenschließen, um diese Übergriffe gegen das amerikanische Ordnungssystem des Wall Street Kapitalismus sich nicht mehr gefallen zu lassen. Das kommt bei solchen Sachen raus. Also, das sind die faschistischen Gehalte von Parolen, die manche für Linke halten. Das muss man wissen. Und nur wer das weiß, kann sich auch ein bisschen Rechenschaft ablegen über das, was er eigentlich selber hierzulande will. Ich komme zu meinem letzten Teil. Die Antifa hierzulande, und es sind sicherlich einige Protagonisten hier im Saal, haben beschlossen, der Faschismus ist die Hauptkampflinie linker Politik in Deutschland. Das heißt, sie messen dem Neofaschismus eine Bedeutung zu, die sie über alle anderen Dinge dann zu kritisieren und zu bekämpfen sind, stellen. Das ist für mich Grund genug, mal die Frage zu stellen, welche Bedeutung hat eigentlich der Neofaschismus hierzulande? Welche Bedeutung hat er? Welche Rolle spielt er? Welche Macht stellt er eigentlich dar? Meine These, auch hier wiederum meine zentrale These an Anfang gestellt, heißt, ein funktionierender, erfolgreicher demokratischer Kapitalismus bietet Neofaschisten keine Chance, ihr Ziel zu erreichen, nämlich die Macht zu übernehmen. Eine erfolgreiche, funktionierende Demokratie auf kapitalistischer Grundlage ist die beste Gewähr dafür, das an die Adresse der Antifas, dass die Neofaschisten ewig um 5% etc. herumkrebsen. Warum ist das so? Das ist ja nicht eine Prognose, sondern ich meine, es ist eine Behauptung, eine These, die ich jetzt mal begründen will. Diese These ist nicht damit zu verwechseln, das ist mir jetzt ausgesprochen wichtig, nicht damit zu verwechseln, dass faschistische Urteile, dass die faschistische Kritik der Politik hierzulande keine Zustimmung finden würde. Das Gegenteil ist der Fall. Wenn man sich die entsprechenden Umfragen, die alle möglichen wissenschaftlichen Institute machen, mal vor Augen führt, die Shell-Studien und ähnliche machen das immer, denn die entdecken dann, 5% der deutschen Jugend zwischen 15 und 25 stehen auf Seiten der NPD. 15% der Jugendlichen sympathisieren mit Parolen. Und ich ergänze immer gerne, wenn ich mir die Fragestellungen der Shell-Studie und ähnlicher Studien anschaue, das Ganze, 50% teilen Urteil der Faschisten, aber wissen gar nicht, dass es Urteil der Faschisten sind. Wer heutzutage an Stamm sich umhört, in Kneipen, in Bahnhöfen oder sonst wo, entdeckt das gesamte Instrumentarium faschistischer Politikkritik in Reinkultur. Ausländer raus, ja bitte, wo hört man das hierzulande nicht? Die Politiker machen doch sowieso, was sie wollen mit uns. Wir kleinen Leute haben doch keine Chance. Immer kriegt die Frau Merkel den Amerikanern in den Arsch. Wo bleibt denn da Deutschland? Die Manager zocken uns bloß ab. Und was bleibt für die kleinen Leute? Die Politiker erhöhen sich die Diäten und wir müssen wieder in die Röhre gucken und so weiter und so fort. Das ist das volkstümliche, die volkstümliche Form der Politikkritik, die ich vorhin theoretisch bei der NPD entwickelt und erklärt habe. Jetzt kommt das Rätsel. Daraus ergibt sich ein Rätsel. Meine Behauptung, funktionierende, erfolgreiche Demokratie bietet für den Neofaschisten keine Chance. Aber, sage ich zugleich, und das kann, glaube ich, jeder zustimmen, faschistische Urteile sind hierzulande im Volk leider fürchterlich verbreitet. Wie passt das zusammen? Das passt deswegen zusammen, weil die Hauptdiagnose der Faschisten, in die alle Politikkritik mündet, die Demokraten verraten das deutsche Volk, verraten die Anliegen des Nationalstaats und darüber ist Deutschland dem Untergang geweiht. Dass diese darin zusammengefasste Politikkritik der Faschisten hierzulande nicht geteilt wird. Die wird nicht geteilt. Und das aus gutem Grund, der nicht mein guter Grund ist, sondern der gute Grund der Politik ist. Hierzulande haben wir es nämlich nicht mehr mit jener Situation zu tun, in der sich die Weimarer Republik fand. Die Weimarer Republik war vom Standpunkt nationaler demokratischer Politik ein einziges Desaster für Deutschland. Krieg verloren, Reparationen gezahlt, international geächtet, aus dem Völkerbund ausgestoßen, territorial um einiges verkleinert und so weiter und so fort. In Sachen Rüstungsaufbau geknebelt. Das war in der Tat das Material einer nationalistischen Diagnose damals in der Weimarer Republik. Das hieß, Deutschland ist dem Untergang geweiht, wenn es so weitergeht. Aber heute? Was ist denn heute? Heute ist das Resultat jenes demokratischen Realismus in den drei Abteilungen, die ich genannt habe. Ausländerpolitik, Kapitalwachstum, Bündnisse. Alles andere als ein Untergangsszenario. Deutschland hat es nach der Niederlage im Zweiten Weltkrieg geschafft, sich an die Spitze Europas zu stellen. Hat es geschafft, eine Währung, alles Punkte, auf die deutsche Nationalisten fürchterlich stolz sind, eine Währung zu kreieren, zu fundieren, die Grundlage für den Euro war. Hat Europa versucht zusammenzuschließen, um damit eine Macht zu konzentrieren, die es irgendwann vielleicht mal mit Amerika aufnehmen kann. Ist mit seinem Kapital weltweit so weit gediehen, dass es sich immer noch Exportweltmeister schimpfen kann. Wird in anderen Staaten empfangen und jeder der politischen Führer in kleineren Staaten möchte beim Foto an der Seite von Merkel oder Schröder oder Kohl stehen und so weiter und so fort. Vom Standpunkt eines nationalen Anliegens ist die Nachkriegsbilanz Deutschlands alles andere als eine Misserfolgsbilanz. Ist eine Erfolgsbilanz. Und das wissen die deutschen Bürger. Das wissen sie, weswegen sie ja auch, nicht nur wenn Deutschland Fußballweltmeister oder knapp Fußballweltmeister geworden ist, stolz auf Deutschland sind. Und wenn die Überschrift in der Zeitung heißt, Merkel mit Ehren von Obama empfangen. Unsere Merkel. Wenn es heißt, Deutschlands Exportziffern sind wieder angestiegen, wir sind immer noch Exportweltmeister. Made in Germany. Auf der Welt sind wir die Ersten. Bis hin zu Fußball, bis hin zu allem möglichen anderen. Das heißt also, der Neofaschismus, der mit den Inhalten seiner Politikkritik durchaus auf Zustimmung beim Volk kommt, stößt, hat in der Zusammenfassung dieser Kritik zu dem Hauptbefund, Deutschland geht dem Untergang entgegen, es zu totaler Unglaubwürdigkeit gebracht. Das glaubt nicht mal der Mensch, der an der Politik rummeckert und sagt, die machen da oben doch, was sie wollen. Das glaubt nicht der Mensch, der sagt, die Manager zocken uns ab und so weiter und so fort. Wie kriegt er das bei sich zusammen? Dann muss er seine Kritik an der Politik so formuliert haben, so für sich zurechtgedacht haben, dass er sagt, entweder sagt, das sind alles Mängel innerhalb des Erfolgsweges der Demokratie, die müssen wir noch korrigieren. Das ist nicht Systemversagen, sondern es ist Versagen von einzelnen Politikern. Das muss gerechter werden. Erster Punkt. Zweiter Punkt. Bei der Erfolgsbilanz Deutschlands, bei den Wachstumsquoten, wenn sie denn mal wieder kommen, im Augenblick ist ja nicht, aber es ist ja weltweit so, muss da auch irgendwann mal irgendwas mal bei uns ankommen. Diese Hoffnung, in die sich nationalistische Zustimmung zu einer Erfolgsperspektive kleidet, ist die zweite Tour. Die Hoffnung, der Erfolg der Nation kommt auch irgendwann mal bei uns an, wo die Wahrheit genau umgekehrt ist. Ihre Lage als Menschen, die Dienste verrichten müssen für Politik und Wirtschaft, die sie nicht reich machen, macht die Nation reich. Und die letzte Tour, wie sie diese beiden Sachen zusammenkriegen, ist der Übergang zum absoluten Nationalismus, wo die sagen, ich bin stolz, Deutscher zu sein. Das heißt, ich bin Teil dieser erfolgreichen Nation. Und dass ich Teil dieser erfolgreichen Nation bin, das entschädigt mich für meinen eigenen Misserfolg. Das gibt es. Diese drei Varianten gibt es, wo die Leute, die Bürger, ihre Kritik, die dem Tenor nach eine faschistische ist, mit ihrem zustimmenden Nationalismus für das demokratische Herrschaftssystem zusammenbringen. Mein Schlusssatz, über den können wir dann noch ein bisschen genauer streiten, heißt, die Antifa irrt sich. Was das Urteilen über die Bedeutung des Neofaschismus anbelangt. Sie irrt sich, sie wählt sich ein falsches Kampfziel, sie wählt sich ein falsches politisches Ziel. Kampf dem Neofaschismus ist hierzulande immer nichts anderes als die Verteidigung der herrschenden demokratischen Republik. Nichts anderes als das. Da mögen Sie noch so sehr bekennend daherlaufen und sagen, ja, wir haben ja auch was gegen Demokratie, die gefällt uns noch nicht so richtig, das Volk kommt nicht richtig zum Zuge. Da mögen Sie auch noch antikapitalistische Bekenntnisse abgeben. Sofern Sie an diesem ersten Kampfziel weiterhalten, beteiligen Sie sich daran, die Demokratie von braunen Flecken zu säubern, damit sie ohne braune Flecken, ohne Ansehensverlust in der Welt wunderbar funktionieren kann. Es soll also die Antifas nicht irritieren, wenn auf Demonstrationen, an denen sie sich in Bündnissen beteiligen oder die sie sogar selber organisieren, zum Teil Teile der demokratischen Führung mitlaufen. Die letzte große Protestdemonstration in Hannover, bei der ich irgendwie mit dabei war, hat zur großen Überraschung der Antifas plötzlich Gewerkschafter, Sozialdemokraten und sogar den Ministerpräsident Wohlfahrt mit an der Spitze der Demonstration gesehen. Tja, da können die sich einreihen. Wer Faschismus wirklich bekämpfen will, das ist mein Schlusswort, muss den demokratischen Sumpf, aus dem er hervorwächst, bekämpfen. Dieser demokratische Sumpf ist der hierzulande produzierte Volksnationalismus. Den zu bekämpfen, da wüsste ich aber einen viel besseren Grund, als mich dann wiederum auf den Faschismus zu konzentrieren. Weil der sorgt dafür, dass die Herrschaft, die bürgerliche Herrschaft, die im Augenblick doch das Sagen über die Leute hat, mit jener Ausländerpolitik, mit jener Volksverarmung, mit jenen Kriegsbeteiligungen, so wunderbar funktioniert. Wer Faschismus bekämpfen will, muss sich klar machen, dass er den demokratischen Kapitalismus aufs Korn nimmt. Der muss als Kritiker des Kapitalismus auftreten und als Nebeneffekt kann er dann zur Kenntnis nehmen, dass in der Bekämpfung des demokratischen Nationalismus natürlich auch die Faschisten keine Chancen haben. Das war's. Ja, Debatte. Ja. Also Sie hatten jetzt ganz viel Erfolg nach vorne auf einen, der ist noch gut. Vielleicht kriegst du Gedanken noch zusammen. Also sozusagen diese Sachen mit Volksnationalismus, das ist immer richtig. Können Sie ein bisschen lauter sprechen, weil ich habe ein bisschen Probleme. Die Sachen mit diesem Volksnationalismus. Also ja. Ich stimme Ihnen sofort zu. Parlamentarische Demokratie, das habe ich ein bisschen vermisst. Also, das ist immer so gut. Wir haben vorhin parlamentarische Demokratie, es gab immer andere Formen von Demokratie in der Geschichte. Sollte man ja nicht alle keinen Kampf haben. Aber die Demokratie, die wir hier zu Lande haben, ebenso wie der Nationalsozialismus, sind in der Europa zwei Formen bürgerlicher Herrschaft. Da sie ja gewisse Grundprinzipien, die sie ja anfangs des Referats keine aufgeführt haben, gemeinsam haben. Und auch der Volksnationalismus ist am Ende auch nur eine Integrationsideologie für bürgerliche Herrschaft, ganz einfach. Von daher muss man schon essentiell bürgerliches Thema nicht kritisieren. Und ich gebe Ihnen vollkommen darüber recht, dass der Neofaschismus, Neonazismus und Marken benennt, wie man möchte, das irgendwo selber hinaus hoch in der Form des Ganzen ist. Man muss an der Kritik der bürgerlichen Herrschaft so ansetzen und eben nicht an oberflächlichen Phänomenen wie Faschismus oder Demokratie oder Suchtenküche, wo das kein Baum ist oder mir egal. Also da bin ich nicht vollkommen zu. Aber man sollte es sozusagen nochmal rückbeziehen, also diesen Volksnationalismus, das ist eine Integrationsideologie, das würde ich sagen. Ich bin nicht ganz sicher, ob ich verstanden habe, wo eigentlich Ihr Einwand liegt. Ja, eher eine Ergänzung, denn eine Einwand. Ach so, ja, denn mit der Ergänzung bin ich nicht ganz einverstanden, weil der Volksnationalismus ist nicht nur eine Integrationsideologie, sondern, das ist es natürlich, das ist völlig klar, sich mit Deutschland eins fühlen. Es ist aber zugleich die wichtigste nationale Produktivkraft. Denn wer für Deutschland ist, der weiß, dass er auch dann gute Gründe hat, in dem Erfolg der Nation für deutsche Anliegen in die Pflicht genommen zu werden. Also die praktische Seite dieser Integrationsideologie bitte schön nicht vergessen. Okay. Wenn Sie sagen, dass die faschistische Kritik am Kapitalismus nicht so weit geht, dass sie den Kapitalismus grundsätzlich ablehnt, sondern dass sie nur so weit geht, dass sie sagt, dass der Staat oder die Nation oder das Volk wichtiger ist als der Kapitalismus, dann haben sie doch Kreide treffen, weil sie nicht an ihrer Kapitalismuskritik eben genau nicht das fordern, was wir fordern. Natürlich nicht. Natürlich sind ja keine Sozialisten oder Marxisten. Sie sind doch Faschisten. Dass die hätten Kreide treffen, falsch wäre. Ja. Dann ist das auch richtig. Nein, es ist ein Missverständnis, glaube ich. Ich glaube, das können wir schnell auflösen. Mein Urteil Kreide gefressen, das Urteil Kreide gefressen, ist ja nicht mein Urteil, sondern das habe ich gelesen bei Links und Teil auch Antifas, die verblüfft davor stehen, dass sie, dass Neofaschisten Parolen und Demonstrationsaufrufe verteilen, die ihnen so bekannt vorkommen, weil sie fast identisch sind wie ihre eigenen. Da sagen sie, das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Und anstatt jetzt das zu machen, was ich versucht habe, in meinem Schlussteil zu machen, Was ist eigentlich das Faschistische an Ihrer Kapitalismuskritik? Haben Sie gesagt, die haben gar keine. Weder eine richtige noch eine falsche, sondern die haben gar keine, sondern die tun nur so, als hätten sie eine. Das wollte ich damit gesagt haben. Ja? Und ich glaube, wenn das Missverständnis ist, dann erstmal weg. Nochmal, ich möchte Ihnen an einer Stelle widersprechen und an der anderen zustimmen. Also für dieses, für Ihre Kritik an diesem, an dieser These keine Interessen, spricht ja sozusagen, es hieß ja, dass von den Neonazis oder wie auch immer, sozusagen insgeheim, aber sozusagen wissen, also wir bedienen uns jetzt das Ganze so, aber wir wissen natürlich, dass wir jetzt sozusagen nur die Rattenfänger sind. Wir haben natürlich ein ganz anderes Programm. Davon kann aber gar keine Rede sein. Wenn die Nazis glauben ja, was sie selber sagen. Die sind ja selber mit ihrer Ideologie ebenso befangen wie jeder, seine Ideologie hat was mit dem Bürgerlicher genauso wie manches. Auf der anderen Seite würde ich aber ihre Abschnitte immer wieder an der Antifa oder so hier vorbringen. Ein bisschen in Schaffenweise gibt es nicht die Antifa, sondern die Antifa. Also für viele. Und die Debatten, die wir notwendigerweise angemahnt haben, werden in Teilen geführt. Aber eben nur auch von Teilen und nur in Teilen. Und nicht überall und immer. In meiner Erfahrung ist, weil ich aus einem sehr ländlichen Raum komme, wo es eben kaum jene Zivilgesellschaft gibt, jene Demokraten, die immer angepriesen werden in jeder Sonntagsszene. Man hat Nazis als Nachbarn und muss sich irgendwie mit denen auseinandersetzen. Und das wird nicht damit aufhören, sozusagen, um die Nazis rauszubringen, sondern man muss da irgendwie ein Argument finden. Also, man muss ein bisschen differenzieren. Ich kann das jetzt so hier behaupten, ich will niemandem hier zu nahe treten, dass er das nicht machen würde. Das würde ich noch so anmerken. Ja, die Antifa. Habe ich aber gar nicht behauptet. Das weiß ich. Ich komme ein bisschen rum und kenne also 1000 Strömungen und ich werde ja auch von Antifa-Gruppen eingeladen, die sagen, mit deiner Kritik wollen wir uns auseinandersetzen an uns. Und das klappt ja auch. Aber die Redeweise von die Antifa gibt es nicht, sondern es gibt immer nur verschiedene Abteilungen, durchaus unterschiedliche Strömungen innerhalb der Antifa. Verweist ja schon noch auf Gemeinsames. Dass sie bei allen Differenzen was Gemeinsames haben. Und die Gemeinsamkeit, nur die Gemeinsamkeit, habe ich hier am Schluss aufgespießt. Die einzelnen Differenzen, die da noch untereinander haben, interessieren mich erstmal nicht. Mich interessiert nur die Gemeinsamkeit. Dass sie nämlich auf dem Standpunkt stehen, der Hauptfeind heißt Neofaschismus. Und das habe ich angegriffen. Wer dieses Urteil nicht mehr hat, der sagt, nein, das stimmt nicht. Der Hauptfeind heißt nicht Neofaschismus, sondern heißt bürgerlich-demokratische Herrschaft mit auch kapitalistischer Grundlage. Wer das hat, sagt, ich streiche das Etikett Antifaschismus. Ich streiche das Etikett. Ich mache mich nicht zum Helfershelfer der Säuberung der herrschenden Demokratie von braunen Flecken. Mache ich nicht mehr. Dafür habe ich viel zu viel Kritik am demokratischen Kapitalismus selbst und weiß, dass der auch, wie ich vorhin im Zitat, jeder weiß, weil das kommt, selbst den Schoß entdecke, aus dem als Exzess auch noch der Faschismus kommt. Aber erstmal ist der Schoß der Demokratie die Produktion des Nationalismus. Dieser Integrations- und Produktivkraft, von der der demokratische Kapitalismus lebt. Und den gilt es anzugreifen. Da stimme ich Ihnen vollkommen zu, aber wie würden Sie dann solche Leute besser nennen, denn Antifas? Also, welchen Alternativen? Ach, ganz Antikapitalisten. Schluss. Da und da. Das Problem ist jetzt nicht mehr Schlüssel als Ersten, wo man anfängt. Also, es ist so, dass du alles reinigen brauchst, ganz beziehen können, wenn wir die Demokratie wegschmeißen und das Volk wegschmeißen. Und du musst die Punkte finden, wo wir Widersprüche, wo wir eingreifen können. Wo die dann da sind, wenn wir jetzt nur noch den Kapitalismus haben, dann ist es ein bisschen wenig, wir sind immer noch in der Bürgerlichen. Also wo ist der Punkt, wo ist der Kampf um die Gemeinden? Habe ich gerade gesagt. Also das Projekt, das kann ich sofort entwickeln. Ein Agitationsprogramm gegen den verbreiteten Nationalismus im Volk, der erstens Erziehungsziel ist, zweitens Ziel der politischen Öffentlichkeit ist und so weiter, und dessen Resultat darin besteht, dass dieser Laden, so wie er funktioniert, mit der Produktion von Elend, von Umweltzerstörung, von Kriegen, von Armut und so weiter, so wunderbar funktioniert und nationale Erfolge einfährt, die nie meine Erfolge, sondern Erfolge der Nation sind. Anzugreifen den Nationalismus. Ich mache mal ein paar Beispiele. Wir können gleich zusammen ein Navigationsprogramm entwickeln. Wie funktioniert der Nationalismus hier? Die Leute sagen, Ausländer nehmen uns die Arbeitsplätze weg. Das ist so ein Punkt. So ein Quatsch, auf so einen Gedanken kommt man nur, wenn man die Konkurrenz um Arbeitsplätze vorher sortiert hat, nach Deutsch und Nicht-Deutsch. Den Menschen muss man sagen, jetzt stell dir mal vor, alle Ausländer sind draußen. Hast du dann einen Arbeitsplatz garantiert? Ist dann die Konkurrenz um Arbeitsplätze und zwischen Originaldeutschen einfach weg? Nichts ist weg, von wegen Volkseinheit. Der Gegensatz zwischen Lohnarbeit und Kapital bleibt immer noch. Erster Punkt. Zweiter Punkt. Die Politik denkt nur an sich und nie an die kleinen Leute. Da würde ich zu einem Menschen sagen, du hast völlig recht, jetzt überleg mal, warum das so ist. Ist dein Urteil eine Beschwerde, die sollten lieber was anderes machen, oder ist es die Einsicht, dass die Politik tatsächlich nicht für die kleinen Leute da ist, sondern dafür da ist, Wachstum des nationalen Kapitals voranzubringen? Wenn du das begriffen hast, dann fängst du nicht an zu jammern und zu resonieren, die müssten mehr auf mich hören, die müssten mehr meine Interessen bedienen, sondern du müsstest sagen, das sind meine Feinde. Und die rufe ich dann nicht mehr auf, wir sollen gerechtere Politik machen, sondern die erkläre ich zu meinen Feinden. Und so können wir die ganze Liste des Stammtisch-Nationalismus durchmachen. Das wäre das Programm. Ja, ich hatte eigentlich mal eine Anmerkung zu der Rolle der Antifa. Es gibt verschiedene Menschen, die Konfliktansätze haben, die relative Ansätze einer anderen Gesellschaftsform haben und so weiter und so fort. Und oft wird es vielleicht eine antifaschistische Bündnispolitik tatsächlich auf diesen Hauptfeld versteift und da vermischt sich das dann tatsächlich irgendwelchen demokratischen Wolken gesucht, also bürgerlich-parlamentarisch-kapitalistischen Wolken. Und dann gibt es halt eine Frage zu der Rolle des Neofaschismus von anderen Wolkengesellschaften. Weil wenn man die Europa weiterhin sagt, ja, wichtiger Punkt. Ja. Ja. Also eine kleine Bemerkung noch zu Ihrer Einladung. Dieses, ja, es gibt die und die, ja, klar, das weiß ich. Es sind Menschen und sie haben ihre Einwände und so weiter. Alle diejenigen, die meine Urteile teilen, die ich also nicht mit der Kritik getroffen habe, die haben mich mit der Kritik getroffen. Die sollen sich ja noch nicht beschweren. Ich habe nur die getroffen, die ich getroffen habe. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Ansonsten gilt das Urteil, was ich eben schon gesagt habe, wenn Sie sich der Antifa zurechnen, dann kritisiere ich Sie in diesem Hauptanliegen. Egal welche Unterpunkte und welche Bekenntnisse Sie sonst noch haben. Dann muss man es umdrehen. Dann muss man sagen, ich bin Antikapitalist und weiß, wenn ich diese Schiene frage, die ich mit ihm kurz angesprochen habe, wir müssen dem Volk klar machen, Nationalismus ist das Gefährlichste, was der Mensch im Kopf haben kann für sich selber. Ja? Dann weiß ich, ich habe damit zugleich wie einen Nebeneffekt die Übergänge im Volk vom enttäuschten Nationalismus zum Faschismus gleich miterlebt, auch wenn es das nicht mehr mein Hauptzweck. Jetzt will ich aber zu Ihrer zweiten Sache noch was sagen. Der Neofaschismus hat aus der erfahrenen Unglaubwürdigkeit der Hauptdiagnose, Deutschland ist mit dieser Politik dem Untergang geweiht, inzwischen Konsequenzen gezogen. Die Debatte, die seit einigen Jahren innerhalb der neofaschistischen Programmatik läuft, markiert so etwas wie einen immanenten Übergang zum Realismus. Die kommen nicht mehr daran vorbei, dass die Erfolgsgeschichte nach 1945, die Deutschland gemacht hat, ihre geliebte Heimat, ihr liebes Vaterland, überhaupt nicht mehr mit Versailles und Weimar zu vergleichen ist. Daraus ziehen sie den Schluss, der so etwas wie, das ist fast eine theoretische Verrücktheit, ein Schuss Realismus in ihren absoluten Demokratie-Idealismus reinbringt. Wie das geht, könnt ihr hier in Sachsen an der Art und Weise, wie die NPD im Landtag agiert, sehen. Ihr müsst euch einfach mal Sind Sie drin, wenn Sie nicht vorhaben, die versehen? Bitte? Thüringen, pardon. Thüringen. Also, wie die NPD in Thüringen agiert. Das ist alles noch so neu für mich. Die Art und Weise, wie die NPD dort sich beteiligt an der Politik, legt Zeugnis davon ab. Die machen keine destruktive Politik, die in jedem Moment von CDU, SPD und Linkspartei sagt, Untergang, Untergang, Untergang. Sondern wenn die CDU oder SPD oder wer auch immer das macht, den Antrag einbringt, wir brauchen pro 1000 Bevölkerung 2 Kitas, dann sagen sie 4. Wenn es heißt, wir müssen die Steuern für die Reichen, die müssen wir erhöhen um 2%, sagen sie 4%. Und so weiter und so fort. Sie haben inzwischen sogar die Kritik an der EU-Teilnahme Deutschlands relativieren. Die sagen nicht mehr raus aus der EU, sondern sagen etwas, womit sie bei deutschen Demokraten aller Parteien nur offene Türen einrennen. Die sagen nämlich, ja, aber das muss für Deutschland was bringen. Ja, aus welchem Grunde ist Deutschland dann in der EU drin? Doch nicht um zu verlieren, sondern das Bündnis für nationalen Erfolg zu instrumentalisieren. Der riesengroße Markt. Ja, wer ist denn der Sieger auf dem Markt? Das auf dem Sieger auf dem großen europäischen Markt sind diejenigen, die über die stärkste Produktivität ihrer Wirtschaft verfügen. Also, das ist eine Form von Realismus in der NPD, der, und jetzt komme ich zu Ihrem Punkt, inzwischen italienische Faschisten regierungsfähig gemacht hat. Italienische Faschisten regierungsfähig gemacht. In der Tat. Der Herr Berlusconi hat ein Bündnis mit den italienischen Neofaschisten und verstehen sich in einigen Punkten hervorragend. In anderen Punkten benutzt der Berlusconi die italienischen Faschisten, die müssen so ein bisschen wieder in Stachel löcken und dann darf er sich als Moderator Christliberaler oder Christsozialer wieder ein bisschen aufführen. In Deutschland wird das nicht funktionieren. Bis auf Weiteres nicht funktionieren. Das liegt in der deutschen Geschichte. Dass die deutschen Demokraten sagen, die müssen verboten werden, liegt, das kann man jetzt negativ sagen, nicht daran, dass sie sagen, das ist überhaupt die Zerstörung von bürgerlicher Herrschaft. Das ist die Zerstörung der Politik. Dafür haben sie in der Tat viel zu viele Gemeinsamkeiten. Und die Zusammenarbeit der Parteien im Thüringischen Landtag, die funktioniert ja relativ gut. Sondern Sie sind der Auffassung, noch eine Partei, die uns Konkurrenz macht, dieses eingespielte Getriebe zwischen den Parteien durcheinander bringt. Wir haben schon genug mit der PDS ehemals, jetzt Linkspartei zu tun. Dass die sich sozusagen so akkumuliert, dass sie Teil des Machtgefüges wird. Da ist die Linkspartei ja auf dem besten Wege dazu. Da muss man ja auch mal Klartext vorlegen. Noch eine Konkurrenz wollen wir nicht haben. Erstens. Zweitens. Wir wollen schon gar nicht eine Konkurrenz haben, die in der Weltöffentlichkeit Deutschland dann doch wiederum den Verdacht aussetzt, da könnte wieder sowas wie eine Hitlerei entstehen. Das ist natürlich auch in der Weltöffentlichkeit immer eine Form des geheuchelten Verdachts, weil das denkt niemand. Aber diplomatische Vorteile will man in der Weltöffentlichkeit daraus schon ziehen. Das ist der zentrale Punkt, weswegen Sie sagen, verboten. Nun, aber die anderen faschistischen Parteien oder nationalistischen europäischen Staaten, also ist da auch nur das Sagen der faschistischen Parteien, was da ja auch Nationalismus verschiedene Arten, das ist ein Grundphänomen. Ja, das, was ich. Weil der faschistische Nationalismus in der deutschen Partei ist ja schon gut im Grunde zu diesem Beispiel auch. Ja, natürlich. Die Faschisten sind wie die Antifaschisten auch nicht die Faschisten, sondern es gibt auch verschiedene. Aber dass die gerade italienischen Faschisten und ein paar andere auch noch diesen Realismus am weitesten getrieben haben, mag ich nicht zu erklären, ich weiß nur, dass es so ist. Das ist eine Merkwürdigkeit innerhalb von denen. Die haben, der Ausgangspunkt ist wirklich diese Diagnose, Der demokratische Nationalstaat ist im Untergang geweiht. Italien oder Deutschland und Frankreich geht verschwindend von der Weltbühne. Ist unglaublich. Angesichts des Erfolges, den selbst Italien und Frankreich in der AfD umverbunden. Und daraus ziehen sie eine Konsequenz. Und das macht sie natürlich immer wieder, immer mehr vergleichbarer mit den bürgerlichen Parteien. Da rücken sie immer mehr in diese Nähe. Und dass sie natürlich auch die Wähler sagen können, dann können wir gleich das Original nehmen. Thank you.